Ihr habt euch geeinigt. Da gibt's jetzt von uns was auf die Schnauze. Bei seiner Hinrichtung soll er gerufen haben: Trauert nicht, organisiert euch. Guten Morgen, heute ein bisschen später als normal. Niemandsland beginnt. Unser Computer hat seine eigene Zeitrechnung und alle Programme müssen sich bei Beginn nach der Computerzeit richten. Reale Zeit 10.12 Uhr, Computerzeit 10 Uhr hier bei Contrabanda FM in unserem Studio an der Plaza Real. Ihr hört Niemandsland, eine Radiosendung in deutscher Sprache bei Contrabanda FM 91,4 in Barcelona. Vieles geschehen in den letzten zwei Wochen. Wir waren letzte Woche nicht live hier dabei, weil wir verreist waren. Die Niemandsland-Redaktion war unterwegs, aber wir hatten euch natürlich interessante Sachen hier im Computer gelassen. Und ich hoffe, ihr habt das alle und Sie haben das alle, meine Damen und Herren, gehört. Die ganze Welt schaut im Moment auf die dramatischen Ereignisse in der Ukraine. Was als hoffnungsvolle Protestbewegung begann, droht mit einer Geisterfahrt in einen dunklen Tunnel. Ultranationalistische und faschistische Kräfte streben, leider mit Unterstützung der deutschen Regierung und der USA, an die Macht. Die Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus, die seit heute an den Kiosken in Deutschland zu kaufen ist, in einem neuen Gewand, stellt sich folgende Frage. Was hat der faschistische Putsch in der Ukraine mit populärer Musik zu tun, mit Popmusik? Sehr viel, sagen sie. Denn Musiker begleiteten diese Revolution von rechts mit einer schaurigen Rattenfängermelodie und einem strammen Rhythmus, in dem wieder der altbekannte Marschtritt des Imperialismus zu hören ist. Das ist der Kommentar der jungen Welt, beziehungsweise der Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus. Zur Musik. Der rechten faschistoiden und faschistischen Gruppen in der Ukraine. Davon wird später mehr zu hören sein, hier im Niemandsland. Im heutigen Niemandsland, es ist Samstag, der 26. April 2014. Esteu escoltant Niemandsland, un programa de ràdio en llengua alemana. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. glauben, es ist ein Spiel. Denn wenn zwei Menschen einmal im Leben alles sich geben, das ist so viel. Vielleicht kann man sich öfter verlieben, doch eines Tages sieht man dann ein, man kann sein Herz nur einmal verschenken und dann gehört's nur einer allein. Kriegstaumel und Katastrophe. Neue Bücher zum Thema Der große Krieg. Gemeint ist der Erste Weltkrieg. 1914 brach der Erste Weltkrieg aus, der das Gesicht des Kontinents verändern sollte. Wie ihn Politiker kalkulierten, wie nationale Begeisterung angeheizt wurde, wie Millionen Soldaten auf den Schlachtfeldern starben und Zivilisten litten, zeigen neue Bücher. Fast 100 Jahre liegt der Beginn des Ersten Weltkriegs zurück, der 17 Millionen Menschen das Leben kostete, Revolutionen auslöste und Imperien von der Landkarte radierte. Und der den Grundstein legte für den noch verheerenderen nächsten Weltkrieg. Eine Möglichkeit, sich dieser Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts zu nähern, ist, sie sich von Beteiligten erzählen zu lassen. Von einfachen Soldaten, Krankenschwestern und Überlebenden, die vom elenden Frontalltag berichten, von Schlamm, Kälte und Nässe, von tagelangem, feindseligem Beschuss, von Verzweiflung und Hilflosigkeit angesichts des Massensterbens. Nirgends ist dies besser beschrieben als in Peter Englunds »Schönheit und Schrecken«, das nun als Taschenbuchausgabe bei Rowohlt vorliegt. Der Sprecher der Literatur-Nobelpreis-Jury schildert den Krieg aus Sicht von 19 Kriegsteilnehmern. Mit seiner Montage von Tagebucheinträgen, Briefen sowie historischen Fakten bringt er dem Leser das erschütternde Grauen näher, als es jedes Sachbuch könnte. Erzählend nähert sich auch US-Autor Adam Hochschild den Ereignissen, die mit dem Attentat auf den österreichischen Thronfolger in Sarajevo am 28. Juni 1914 ihren Anfang nahmen. Biografische Skizzen von britischen Militärs, Politikern und Schriftstellern machen sein Buch »Der große Krieg«, »Der Untergang des alten Europa im Ersten Weltkrieg«, erschienen bei Klett Cotta zur Fundgrube für jene, die den Krieg aus angelsächsischer Perspektive verstehen wollen. Von französischer Warte aus nehmen die Historiker Bruno Carbonet und Anne Dumenil in ihrem großformatigen Band die europäische Dimension des ersten globalen Krieges in den Blick. Mit klugen Texten, Zeitzeugenberichten und Bildern räumen die Beiträge gründlich auf mit dem in Frankreich lange gepflegten Mythos eines heldenhaften Opfergangs der Grande Nation und zeigen, wie sich nationale Begeisterung in Deutschland und Frankreich glichen. Aus kulturgeschichtlicher Perspektive betrachtet Ernst Pieper die Ereignisse und zeigt, wie auch Künstler geistig mobil machten. Erschreckend, wie hochgeachtete Dichter nationalistische Pamphlete schrieben. 1915 zählte ein Drittel der deutschen Novitätenproduktion, immerhin 7000 Bücher, zur Kriegsliteratur. Brillant formuliert, fängt Nacht über Europa die Stimmungen dieser Zeit ein und analysiert ungemein klug die Ursachen des Taumels. Auf viele Selbstzeugnisse unmittelbar Beteiligter stützen sich auch die renommierten Historiker Gerd Krumeich und Gerhard Hirschfeld in Deutschland im Ersten Weltkrieg, erschienen bei S. Fischer. Sie wollen einen ebenso realistischen wie nicht militaristischen Zugang zur Geschichte der kriegerischen Ereignisse und Abläufe ermöglichen. Kritisch untersuchen sie dabei den deutschen Anteil am Großen Krieg. So nennen die Franzosen den Ersten Weltkrieg. Den Blick weg von Deutschland lenkt dagegen Christopher Clark in seinem Bestseller »Die Schlafwandler«, erschienen bei DVA. Der Australier unterstreicht, dass von einer Hauptverantwortlichkeit des Deutschen Reichs keine Rede sein kann, worüber sich Historiker jahrzehntelang weitgehend einig waren. In seinem hervorragend lesbaren Werk widmet er sich der Zeit vor 1914 und speziell dem Balkan. Clark schildert das unberechenbare Gefüge von Kräften, das sich dort zusammenbraute und nach den verhängnisvollen Schüssen von Sarajevo in der Julikrise kulminierte. Das komplexeste Ereignis der Weltgeschichte, wie Clark schreibt. Warum konnte die Situation derart eskalieren, dass keine Seite den entscheidenden Schritt zurücktat, um den Krieg zu vermeiden? Und warum waren Friedensverhandlungen keine Option, nachdem bereits Ende 1914 der Vormarsch der Truppen im Stellungskrieg erstarrte? Solcher Fragen nimmt sich der Politikwissenschaftler Herfried Münkler in seiner exzellenten Gesamtdarstellung des Ersten Weltkriegs an. Führungsfehler, Fehleinschätzungen, propagandistisch gestützte Selbstüberschätzung der Nationen sowie Misstrauen auf allen Seiten waren die verhängnisvolle Melange, die die Staaten unfähig machte, die Kriegsmaschinerie zu stoppen, so Münkler. Akribisch und detailreich zeichnet er den Kriegsverlauf nach, stellt Zusammenhänge her und zeichnet so ein beeindruckendes Panorama. Wie sich der europäische Kernkonflikt immer weiter ausdehnte, auf den Nahen und Mittleren Osten, auf Afrika und Ostasien übergriff und welche Interessen dahinter standen, untersucht Oliver Janz in 14. Der große Krieg, einem der besten Bücher des vergangenen Herbstes zum Thema. Der Erste Weltkrieg war nicht unvermeidlich, schreibt der Historiker, der an der Freien Universität Berlin lehrt. Er lenkt den Blick auch auf die osteuropäische Dimension des Kriegs, weg von den Materialschlachten im Westen. Im Osten lagen, so Janz, viele Ursachen für den Krieg. Und die Kämpfe auf dem Balkan, im Nahen und Mittleren Osten, forderten sogar mehr Opfer als die Schlachten um Ypern und Verdun. Lesern, die sich nicht die opulenten historischen Gesamtdarstellungen zumuten wollen, sei Guido Knops »Der Erste Weltkrieg – Die Bilanz in Bildern«, herausgegeben bei Edel, empfohlen. Hier wird auf bewährte Weise Geschichte in Geschichten lebendig. Einen militärhistorischen Blick wirft der Autor Sönke Neitzel in seinem Buch »Blut und Eisen«, erschienen im Pendo Verlag Zürich, auf das Geschehen des Ersten Weltkriegs. Der Experte für militärhistorische Themen schildert den Kriegsverlauf und die deutsche Außenpolitik. Scharfsinnig benennt er die Fehler. Eine ganz andere Perspektive hat der Herausgeber Frank Schumann. Er schildert den Blick des Volkes auf den Krieg. »Was tun wir hier?« heißt das Buch. Erschienen im Verlag Neues Leben, Berlin. Es handelt sich hier um Briefe von der Front und aus der Heimat von einfachen Arbeitern und Bauern. Diese geben einen Eindruck vom Denken und Fühlen des Volkes in der Katastrophe und zeigen das Heranreifen der Revolution 1918. Sehr interessant auch das Thema Massenbeeinflussung. Das Buch von Herrn Klaus-Jürgen Brem, »Propaganda im Ersten Weltkrieg«, erschienen im Konrad Theiss Verlag in Darmstadt. Hier geht es um Gräuelberichte, Durchhalteparolen, Chauvinismus und Fanatismus. Diese wurden im Propagandakampf durch Filme und Druckwerke erstmals zu massenwirksamen Waffen. Damit möchte ich die kleine Buchvorstellung zum Thema Erster Weltkrieg beenden. Alle von mir vorgestellten Bücher sind Ende bzw. im Herbst 2013 erschienen. Hallo liebe Freunde, hier aus dem Herzen Berlin, aus Kreuzberg, Heinrichsplatz, aus der Taqueria, grüßt euch euer Charlie, alias Klaus. Und ich berichte hier vom Heinrichsplatz aus Berlin mit meinem Freund Daddy. Und viele Grüße von der Uferkommune aus Tempelhof, deren Mitbegründer ich bin seit 79 und es geht immer weiter. Und ich grüße auch Niemandsland und alle Freunde Berlins und lasst euch bei uns blicken. Wir kommen auch gerne zu euch. Ich liebe euch. Ciao. Ausgerissen. Amen. Sie hörten soeben, meine Damen und Herren, Aus dem Berliner Requiem von Kurt Weill, Bericht über den unbekannten Soldaten unter dem Triumphbogen. 1928. Ich grüße Werner hier im Studio. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Dann sind wir halt wieder hier und schwätzen noch mal ein bisschen rum diese Woche. Bis zur nächsten Woche, da geht's dann weiter. Niemandsland ist ja ähnlich wie der Vatikanstaat ein souveränes Gebiet. Und die Niemandsland-Direktion, die Kurie, die Niemandsland-Kurie hat beschlossen, Werner, dich selig zu sprechen. Ich danke dir, dann bist du der Papst, ne? Weil der hat doch... Ah nee, da gibt's ein Gremium. Es gibt ein Gremium, das haben wir beauftragt. Ja. Das tagt aber geheim, das können wir hier nicht näher. Und dieses geheime Gremium steht in direkter Verbindung zu unseren Göttern, zu den Radiogöttern. Und wir haben beschlossen, dich selig zu sprechen. Das heißt, die Zeremonie läuft, die Erkundigungen laufen und dann wirst du kanonisiert. Aber nicht, Achtung, kanonisiert, nicht mit einer Kanone beschossen, sondern eben in den Kanon aufgenommen. Kann ich das der da seligen auch, Gemüter. Kann ich das auch? Auch das Zurückweisen, Abweisen dieses Ansinnen. Ich bin ja schon selig. Ja, es wird aber nicht gern gesehen von der Kurie. Die Letzten, okay, die versucht haben, das zurückzuweisen, die sind leider nie mehr getroffen worden. In keiner Kneipe und bei keinem Fußballspiel. Also ich finde es besser, das, was sie jetzt machen. Jetzt wollen sie nicht mich, sondern zwei Päpste. Zwei gleich, ja, stell dir das vor, ja, selig sprechen. Und wenn das jemand verdient hat, dann nicht ich, sondern die. Und noch ganz viele andere Leute auch, natürlich. Vieles geschehen im Laufe der letzten zwei Wochen. Wir haben schon angedeutet am Anfang, dass in der Ukraine unglaubliche Dinge geschehen. Und das, was da geschieht, von hier aus natürlich alles umgekehrt betrachtet wird. Die Faschisten, die sich da an die Macht geputscht haben, werden hier als demokratische Engel geschildert, als Lausbuben vielleicht sogar, die da was gemacht haben, was man hier natürlich direkt als Terrorismus bestrafen würde, da aber dann doch ganz gern gesehen ist. Die unterstützt und finanziert man jetzt auch ganz gerne. Wir lassen uns aber nicht verblöden von den gleichgeschalteten Chören, den Jubelchören auf die ultrarechten Ukrainer. Und auch in Deutschland ist die Stimmung überhaupt nicht, trotz der Massenpropaganda der Medien, ist die Stimmung überhaupt nicht pro, sagen wir mal, ukrainisch-putschistisch, sondern die Leute in Deutschland sind sehr, sehr sauer auch zum Teil auf das, was da passiert. Viele Deutsche reagieren auf die Expansionspolitik Moskaus nämlich mit großer Nachsicht, das schreibt der Spiegel und klagt das sogar fast schon an. Sind wir ein Volk der Russlandversteher, fragen sie da. Jedenfalls, das Thema Krimkrise beherrscht Leitartikel und Talkshows, Nachrichten und die Medienblätter. Kaum etwas wird auf den Websites so viel angeklickt, in den Foren so heiß diskutiert als dieses Thema. Nichts polarisiert so wie die Frage, ob die Annexion der Krim eine nachvollziehbare Reaktion Moskaus oder die Ausdehnung der NATO nach Osten ist oder ein völkerrechtswidriger Akt, für den sich jedes Verständnis verbietet. In den Internetforen und Talkshows des Landes sind diejenigen massiv vertreten, die für das Vorgehen Moskaus Verständnis äußern, das sagt der Spiegel. Ein ehemaliger Bundeskanzler, zum Beispiel Helmut Schmidt, erklärt, die Situation in der Ukraine sei gefährlich, weil der Westen sich furchtbar aufregt. Die Frage, ob Putins Vorgehen legitim sei, interessiert ihn nicht. Ich finde es durchaus verständlich, so der Ex-Kanzler. Ein anderer Ex-Kanzler, Gerhard Schröder, gesteht, dass er sich selbst nicht immer an das Völkerrecht gehalten hat. Ja, denken wir an die Bombardierungen, die unter seiner Regierung vorgenommen wurden, an die illegalen Bombardierungen Serbiens. Ja, dann können wir leider Schröder nicht heilig sprechen, ne? Weil wenn er solche Sachen nicht nur gemacht hat, was wir ja sowieso immer vermuten, aber jetzt das auch noch zugeht, dann müssen wir uns entscheiden. Sprechen wir Putin heilig? Selig, erstmal selig. Der erste Schritt ist die Seligsprechung. Genau, selig, um selig geht's. Zuerst wird selig gesprochen. Die Heiligsprechung ist dann, das ist ein ganz weiter Schritt. Oder gar nicht zuerst Putin und dann Obama, sondern beide gleichzeitig. Das wäre doch wieder mal echt demokratisch. Ja, oder? Beide gleichzeitig. Dazu müssten sie aber, um sie heilig zu sprechen, ein nachweisbares Wunder geschehen lassen. Weder Putin noch Obama haben ein nachweisliches Wunder geschehen lassen. Die Niemandslandkommission ist da am Suchen und untersuchen, aber wir haben noch nichts gefunden. Jedenfalls, der Bogen der Nachsichtigen reicht vom CDU-Politiker Philipp Missfelder, das klingt ja schon mal misslungen, bis zu Alice Schwarzer, von der Linken über das gutbürgerliche Milieu bis weit ins konservative Lager. Der nordrhein-westfälische CDU-Chef Armin Laschet warnt vor Anti-Putin-Populismus. Russland-Romantiker tummeln sich neben Realpolitikern, Sowjetnostalgikern und Salonlinken, schreibt der Spiegel. Jetzt frage ich dich, Werner, bist du ein Salonlinker hier im Niemandsland-Salon? Ich hoffe nicht. Aber gut, das weißt du ja nie so genau, was ja, die anderen über dich denken. Ja. Jedenfalls, ist Deutschland ein Land von Russland-Verstehern? Das weiche Herz für Moskaus harte Hand hat viele Ursachen, historische und aktuelle, idealistische und materielle. Am offensichtlichsten sind die Interessen der Wirtschaft, die Geschäft machen will und deshalb gegen Sanktionen ist. Andere Motive sind die Angst vor einem neuen kalten oder heißen Krieg, die historische Verbundenheit mit Russland und der weit verbreitete Anti-Amerikanismus. Daran haben die Amerikaner natürlich selber jede Menge Schuld und mitgearbeitet. An diesem, was sie selber Anti-Amerikanismus nennen, ist natürlich eine anti-amerikanische Regierung und Anti-Bespitzelungsverhalten der Menschen. Die Menschen haben es satt, sich bespitzeln zu lassen. Es gibt auch eine romantische Verklärung mit dem Land Tolstois und Dostojewskis. Wer kennt schon einen ukrainischen Dichter? Kaum jemand. Warum ich trotz allem Putin verstehe, heißt ein Text, in dem sich Alice Schwarzer in die Seele des russischen Machos einfühlt. Das macht natürlich der Spiegel gerne, wenn die Alice Schwarzer, wenn sie dem Feministin eine reinwürgen können, dann tun sie das immer mit Hochgenuss. Das macht besonders Spaß, einer Frau einen draufzugeben. Darin empört sie sich über gleichgeschaltete westliche Medien und verteidigt Putins wehrhafte Strategie der eisernen Faust. Solange schließlich ist es noch nicht her, dass Nazi-Deutschland Russland überfallen und Millionen Kinder, Frauen und Männer ermordet habe, schreibt Schwarzer. Aber die deutsche Schuld ist nur einer von vielen Gründen, warum Putin auf großes Verständnis trifft. Ich sehe gerade die Fernsehserie des deutschen Fernsehens Unsere Mütter, unsere Väter. Und da sieht man die Kollaboration der ukrainischen Faschisten mit den deutschen Besatzungstruppen beim Einmarsch in die Sowjetunion 1941 in der Ukraine, besonders in der West- und Ostukraine. Da ist eine Szene, die ist besonders hart. Ukrainische Faschisten jagen mit Knüppeln bewaffnet Linke bzw. Kommunisten und Juden in einem ukrainischen Dorf. Und da wird ein kleines Mädchen geschnappt von einem ukrainischen Faschisten, der will sie gerade totprügeln. Ein deutscher Soldat, ein junger Mann, ein sehr sensibler Soldat, der schreit ihn an, er soll das Mädchen in Ruhe lassen, sein Vorgesetzter kommt. Man befiehlt dem ukrainischen Faschisten mit dem Knüppel das Mädchen loszulassen. Er gehorcht auch widerwillig und in dem Moment taucht ein SS-Sondereinsatzkommandoführer auf, grinst, spricht kurz mit dem Wehrmachtsoffizier. Der Wehrmachtsoffizier denkt, jetzt ist alles in Ordnung. Und von einem Moment auf den anderen zieht der SS-Mann eine Pistole und schießt dem 8-jährigen Mädchen aus nächster Nähe in den Kopf. Das Blut spritzt ihm bis auf den SS-Kragen. Ja, aber das ist doch schon in gewisser Weise zivilisierter, das so zu machen und nicht mit dem Knüppel, ne? Das heißt, die ukrainischen Faschisten und die deutschen Besatzungstruppen. Diese Symbolik, die sollte man einfach nicht vergessen, wenn man heute und jetzt wieder über dieses Thema spricht. Es ist nicht so, als hätte es das nie gegeben und als wäre heute alles in Ordnung und diese Leute wären alle Demokraten und, sagen wir mal, Moderne durch Google und Twitter mit einer Weltgemeinschaft von Westliebhabern und Silicon Valley-Freunden verbundene Gemeinschaft. Im Gegenteil. Das heißt, in diesem Punkt und unter diesem Aspekt geben wir hier natürlich der Alice Schwarzer total recht. Gerade in Ostdeutschland begegnet man einer Verbundenheit mit der ehemaligen Besatzungsmacht, die fast etwas vom Stockholm-Syndrom hat, schreibt der Spiegel weiter. Der linken Fraktionschef Gregor Gysi bedient dieses Gefühl. Seine Argumentation lässt sich auf die Formel bringen. Deutschland und seine Verbündeten verhielten sich auch nicht anders als Moskau. Kritik am russischen Vorgehen sei scheinheilig. Der russische Glaube an das Militärische sei dasselbe Denken, das im Westen vorherrscht und vorgeherrscht hat. Bei Jugoslawien, Afghanistan, dem Irak und Libyen. Ja, da denkt jetzt niemand dran, dass unsere NATO-Staaten unter Vorspiegelung falscher Tatsachen und mit gefälschten Beweisen. Andere Länder, die letzten 20 Jahre nur, wir brauchen nur diese vier Länder aufzuzählen, überfallen haben und für einen unglaublichen Massenmord verantwortlich sind, der immer noch nicht geklärt oder gesühnt oder bestraft wurde. Die moralische Gleichsetzung von West und Ost ist ein altes Thema der politischen Linken. Gysis Parteifreundin Sarah Wagenknecht wirbt dafür, die Volksabstimmung auf der Krim zu akzeptieren. Die Eingliederung der Krim in die Russische Föderation sei auch das Ergebnis einer gescheiterten Russlandpolitik, an der die Bundesregierung tatkräftigen Anteil habe, das sagte sie. Wenn man nun die Tatsachen ein bisschen näher untersucht, kommen auch Dinge zum Vorschein, die so flott durch die Propagandamaschine gelaufen sind, aber die, wenn man ein bisschen nachbohrt, einfach Lüge sind. 7 Wochen nach der Erschießung von Demonstranten in Kiew wachsen nach Informationen des ARD-Magazins Monitor Zweifel an der offiziellen Version der Ereignisse. Die ukrainische Regierung und Staatsanwaltschaft machen, also die Putschregierung, machen eine Einheit der inzwischen aufgelösten Sonderpolizei Berkut, das war Steinadler, für die Morde verantwortlich. Die Vorgänge hatten zum Sturz der Regierung von Viktor Janukowitsch geführt. Bei den Protesten waren an mehreren Tagen insgesamt rund 100 Menschen getötet worden. Allein am 20. Februar starben mehr als 30 Menschen. Laut Monitor, die Sendung vom Donnerstagabend vor 2 Wochen, bezweifelt ein an den Untersuchungen beteiligter Ermittler die Version von der Alleinschuld der Berkut. Meine Untersuchungsergebnisse stimmen nicht mit dem überein, was die Staatsanwaltschaft in der Pressekonferenz erklärt hat. Auf Videos sei zu erkennen, dass Oppositionelle auch vom Hotel Ukraine aus beschossen wurden, das in der Hand der Oppositionellen gewesen sei. Ein Augenzeuge bestätigte das. Ein Amateurmitschnitt des Funkverkehrs von Scharfschützen liege zudem nahe, dass verschiedene Gruppen von Scharfschützen geschossen hätten. In dem Hotel hatten sich auch zahlreiche Medienvertreter eingemietet. Und so weiter. Das ist nur ein Punkt, wo dann nach Wochen eine Klärung kommt von einem Propagandaeffekt, den man ganz schnell dann in die Debatte geworfen hat, um öffentlich Krach zu machen und die Segel rasseln lassen zu können. Und so, ich finde es auch ungeheuer wichtig, immer wieder daran zu erinnern, an diese Vergangenheit der Ukraine im Zweiten Weltkrieg. Oder auch ein anderes Beispiel aus dem Ex-Jugoslawien, Kroatien, wo ja auch die Faschisten zusammengearbeitet haben mit den Nazis. Und dass diese Konnexion, die besteht irgendwo weiter, ja, weil Helmut Kohl hat ja damals als erster dafür ist eingetreten, dass Kroatien sich selbstständig macht, und diese Geschichten, die existieren einfach. Ne? Es gibt unheimlich viele Leute, ja, das, seit 1945 ist doch das alles vorbei, und das, wie mal jemand gesagt hat, ne, der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Ja? Was kroch? Der Narzissmus, der Faschismus, und was ist der Schoß, der den gebührt, das gebärt, sagt man, glaube ich, ne? Ist der Kapitalismus, ja, und das ist halt heute Sache in der Ukraine und wie damals in Kroatien auch, und das muss man einfach im Kopf und im Auge haben, diese Geschichten. Ich bin auch der Meinung, dass untergründig die geheimen Verbindungen immer noch weiter bestehen. Der Faschismus ist im Vormarsch, der neue Faschismus natürlich, in Europa, aber auch im Osten. Und darauf sollte man wirklich pochen und den Leuten auch sagen, das ist ein Modell, das sie da einführen wollen. Und das ist ein Modell, das auch das saudi-arabische Modell genannt werden könnte. Das praktisch als Vorbild für Milliardäre der USA gilt, Saudi-Arabien als Vorbild für eine elitäre Pseudodemokratie weltweit, eine Herrschaft von stinkreichen Elite-Paschas, die sich alles leisten können und das Volk dann möglichst, wenn es geht, mit Totalüberwachung und Repressionsapparaten, die immer Science-Fiction-mäßiger werden, in Schach halten, beziehungsweise auch eliminieren. Sprechen wir kurz über die Ostermärsche. Die Ostermärsche 2014 wendeten sich, in Deutschland zumindest, gegen NATO-Kriege, antirussische Hetze und die Kooperation des Westens mit Faschisten in der Ukraine. Dazu brachte die junge Welt einige Redeauszüge von Redebeiträgen. In über 80 bundesdeutschen Städten fanden in diesem Jahr Ostermärsche und andere Aktionen der Friedensbewegung statt. Wir fragen uns, Friedensbewegung, gibt es die noch? Ja, sie gibt es noch. Ein kleines Zitat aus einer Rede von Friedrich Martin Balzer, der ist Historiker. Der hat bei einem Osterspaziergang in Marburg Folgendes gesagt. Ökonomischer Expansionsdrang und ideologischer Antikommunismus führten zu vom Westen angeheizten Interventions- und Bürgerkriegen in der jungen Sowjetunion. Der Antibolschewismus führte 1941 zum deutschen Eroberungs- und Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion. Es kam entgegen dem Potsdamer Abkommen nach der durch unermessliche Opfer der Sowjetunion errungenen Befreiung vom Faschismus zur Wiederaufrüstung und Remilitarisierung des Separatstaats Bundesrepublik, entgegen der Buchenwalder Losung »Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus« und gegen den Widerstand der Friedensbewegung der 50er Jahre. Die massenhafte Friedensbewegung in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts mit 5 Millionen Unterschriften unter dem Krefelder Appell richtete sich gegen Aufrüstung und Kriegsgefahr und die auf die Sowjetunion gerichtete Stationierung von Atomraketen. Nach dem Kollaps bzw. dem Rückzug der Sowjetunion, so Eric Hobsbawm, hat sich die Weltkarte enorm verändert. Die Zusage der USA, die Ausdehnung der NATO auf die östlichen Grenzen des durch Anschluss der DDR größer gewordenen Deutschlands zu beschränken, wurde alsbald natürlich gebrochen. Aus den früheren Mitgliedstaaten des Warschauer Paktes sind inzwischen NATO-Staaten geworden. Wir zählen mal ein paar auf. Albanien, Bulgarien, DDR, Polen, CSSR, Rumänien, Tschechoslowakei, Ungarn. Hinzu kamen die baltischen Staaten mit den Ländern Litauen, Lettland und Estland sowie Kroatien und Slowenien. In Polen werden US-amerikanische Raketen angeblich gegen einen anderen Schurkenstaat, Achtung, gegen den Iran, Moment, in Polen werden US-amerikanische Raketen gegen den Iran in Stellung gebracht. Wer diesen Blödsinn glaubt, dem kann man wirklich nicht mehr helfen. Ist aber leider die offizielle Propaganda. Zuletzt führte die NATO gemeinsame Manöver mit der Ukraine durch. Wer dies nicht als Provokation ansieht, ist geschichtsblind und übersieht die Sicherheitsinteressen Russlands. Russland muss diese Einkreisung als Bedrohung einstufen. Russland unter Putin leidet unter keinem Verfolgungswahn. Es ist der Westen, der von ungezügelter Selbstherrlichkeit befallen ist. Das war ein Auszug aus einer Rede, die bei den diesjährigen Ostermärchen gehalten wurde, abgedruckt in der Jungen Welt. In ihrer Internetausgabe. Es ist die Propaganda von wem? Von den Osterärschen. Und die Osterärsche, das sind die, die den Leuten vorwerfen, die die Ostermärsche machen, dass die eben an Kommunismus verkauft sind und immer schon gegen die Demokratie waren. Also ich weiß nicht mehr, diese Geschichte mit den Ostermärschen, wann das angefangen hat, erinnerst du dich? Also mir war das so irgendwie Mitte der 60er Jahre, da wo es um die Notstandsgesetze ging, um die Beschließung der Notstandsgesetze in Deutschland. Um die Notstandsgesetze und auch um die Wiederaufrüstung meines Wissens. Um auch die schon. Wiederaufrüstung ja, der also neuen das weiß ich natürlich nicht mehr. Bundesrepublik. Aber im Grunde ist natürlich die Sache genauso aktuell heute wie damals. Ne? Provokation ist dann natürlich nicht Militärkooperation, gemeinsame Manöver zwischen OTAN und ukrainischen Streitkräften. Provokation ist dann, wenn Russland jetzt, muss man sagen, in den letzten Tagen, nicht vorher, auch Truppen konzentriert hat in der Nähe der Grenze zur Ukraine. Ne? Also ich lese normalerweise nicht die Pravda, ich weiß es auch nur aus westlichen Organen und Medien. Und dass russische Flugzeuge den ukrainischen Luftraum verletzt haben, gestern oder vorgestern, das sagen die uns und das müssen wir dann glauben oder auch nicht, ne? Und die wiederum, die ukrainische Regierung, sagt dann, der dritte Weltkrieg steht bevor, wegen der russischen Aggression und sowas, ne? Und auch auf dem Niveau von Propaganda wurden jetzt auch vor zwei Tagen, glaube ich, eine Gruppe von Männern verhaftet, ja, und zwar von pro-russischen Kräften da im Osten der Ukraine, und sofort ging das Propagandagetöne los. Die haben diese pro-russischen Leute da, die haben jetzt eine Gruppe von internationalen Beobachtern verhaftet, die also von der OSZE heißt es da, OSZE-Beobachter. Ja, und also hinterher stellt sich natürlich raus, das waren CIA-Agenten, Militärberater vom Westen, ja, die da festgenommen haben. Das ist auch übrigens eine Masche, die sie immer sagen, als früher im Libanon wurde ein Lehrer verhaftet und danach, man weiß genau, das sind von privaten Sicherheitsfirmen angeheuerte Söldner, die dann eben als Tarnlegende einen Lehrertitel haben an der Universität von Beirut oder sonst was, die aber gleichzeitig Autobomben basteln und vorbereiten und versuchen, eben die Länder zu destabilisieren. Die werden dann gerne in der Presse als Zivilisten dargestellt, als Journalisten sogar oft. Das heißt, als Journalisten getarnte Geheimagenten sickern ein in irgendwelche Gebiete, wo der Westen ein Interesse hat, zu destabilisieren. Jedenfalls, genau dahinter guckt man dann aber nicht, wer hat schon die Beweise, die hundertprozentigen Beweise für alle diese schmutzigen Geschichten, die da ablaufen, hinter den Kulissen. Wenn es einmal losgeht und der Krieg ist wohl da, dann müssen wir einen klugen Mann zitieren, der hat gesagt, das erste Opfer eines Krieges ist immer die Wahrheit. Ja, und die, die ich vorher als Osterärsche bezeichnet habe, die jetzt, wenn die jetzt zum Beispiel hören würden, was wir hier so schwätzen, und dann sagen, ja, das sind auch solche, die wieder zu große Nachsicht gegenüber Russland haben. Ne? Für mich ist das nicht ein Problem der Nachsicht oder der Vorsicht oder des Misstrauens, das ist einfach sich nicht verblöden lassen von unserer westlichen Propaganda, sondern beide Seiten zu hören und dann machst du dir einfach eher ein Bild, so sehe ich das. Voll für'n Arsch, Tussis entliftet, Luden, Hunde vergiftet, dir mal einen Leserbrief von Herrn Erich Schöpfer. Ein Leserbrief an den Spiegel, veröffentlicht in der Ausgabe des Spiegel von dieser Woche. Der sagt Folgendes: Wenn Sie fragen, ob die Deutschen Russlandversteher sind, muss ich antworten, warum auch nicht? Wer hat die Wiedervereinigung ermöglicht? Die UdSSR. Wer hat sich dagegen gesträubt und uns erpresst? Unsere Freunde Frankreich und Großbritannien. Wer ist unter Einhaltung aller Abmachungen abgezogen? Die UdSSR. Wer hat sich an alle internationalen Abmachungen gehalten? Die UdSSR bzw. ihre Nachfolgestaaten. Wer hält seine Freunde und Partner in der BRD engstens unter Kontrolle? Die USA und Großbritannien. Wer hat seine politischen und militärischen Grenzen unmittelbar nach dem Zerfall der UdSSR an die Westgrenze der Nachfolgestaaten ausgedehnt? NATO und EU. Wer hat die sogenannte ukrainische Opposition finanziert? Die USA und ihre europäischen Partner. Nächste Woche ist der 1. Mai. Der 1. Mai ist natürlich immer ein Anlass, um über Dinge zu sprechen wie Klassenkampf, so einen veralteten Kram natürlich. Wer redet schon über Klassenkampf? Die Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus kommt mit einem neuen Layout an die Kioske, seit gestern da. Die nennen sich Class War. Da gibt es wirklich auch einen roten Stern, den haben sie wieder ausgekramt und auf das Und-Zeichen gesetzt und haben ein Layout, das erinnert ungefähr ein bisschen an die progressiven Revolutionsdesign-Geschichten des russischen Expressionismus in den ersten Jahren der jungen Sowjetunion. Jedenfalls hat die Musikzeitschrift nun ihre Umfrage abgeschlossen zum Thema, was ist die beste Revolutionsmusik aller Zeiten. Sie hatten 100 Titel ins Netz gestellt und man konnte da mit abstimmen. Wir von Niemandsland haben natürlich auch gewählt. Und jetzt heißt es da gut. Die Internationale machte also das Rennen, gefolgt vom Solidaritätslied von Hans Eisler und Bella Ciao. Das sind die drei großen Gewinner des Wettbewerbs Beste Revolutionslieder aller Zeiten. Drei programmatische Gassenhauer, ewig jung, obwohl sie zusammen weit mehr als drei Jahrhunderte auf dem von Schlägen und Rückschlägen geschundenen Buckel haben. Sie hielten durch, werden weiter gesungen, bleiben Hochkaräter revolutionärer Bewegungen in aller Welt. So soll es sein, und das war auch der Gedanke, den die Redaktion von Melodie und Rhythmus umtrieb, als sie Anfang des Jahres dazu aufrief, die 10 wichtigsten Revolutionslieder zu wählen. Die Fakten dazu: Aus einer Auswahl von 50 Songs bestimmten 1347 Leserinnen und Leser ihre Favoriten. Und es wurde vielerorts diskutiert, was sich nicht nur an schriftlich formulierten Leserechos festmachen lässt, sondern auch an telefonischen Nachfragen und kleineren Debatten an den Informationsständen der Zeitung. Es liegt zudem die Vermutung nahe, dass viele von denen, die unseren doch einiges aufsehenerregenden und in hoher Auflage verbreiteten Flyer Talking About a Revolution zum Anlass nahmen, in ihrer Disc-Sammlung oder auf YouTube herumzustöbern und mitzusingen. Die Songs kann man übrigens auch auf der Homepage nachhören. Das erste Lied also die Internationale. Der Autor schrieb den Text, ein gewisser Herr Pierre Degaffer und Eugène Potier. Der Autor schrieb den Text der Internationale direkt nach der Niederschlagung der Pariser Kommune 1871. 10.000 Revolutionäre waren ermordet worden. Die Hoffnungen der Unterdrückten ruhten nun auf der von Marx und Engels initiierten Internationalen Arbeiterassoziation, bekannt als Erste Internationale. Das Lied wurde in den meisten Sprachen der Welt übersetzt. Die bekannteste deutsche Version dichtete Emil Lukart 1910. Das zweite, Hans Eisler, Bertolt Brecht, Solidaritätslied, 1929-30, entstanden für den Film Coole Wampe oder Wem gehört die Welt? Brecht schrieb eine weitere Textversion, die heute die bekanntere ist. Die Originalfassung war auf den Film von 1932 zugeschnitten. Und das dritte Lied stammt von einem unbekannten Autoren. Das ist eine Version von Banda Bassotti. Bella Ciao. Die Melodie von Bella Ciao wurde bereits Anfang des 20. Jahrhunderts von italienischen Reispflückerinnen als Protestlied gegen harte Arbeitsbedingungen gesungen. Von antifaschistischen Widerstandskämpfen wurde es im Zweiten Weltkrieg adaptiert, im Gedenken an im Kampf gegen Faschismus und Okkupation gefallene Partisanen. Diese Version wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Hören wir einmal eine Dokumentation über Herkunft und Bedeutung der Internationale bzw. des Revolutionsliedes.

Esteu escoltant Niemandsland, un programa de ràdio en llengua alemana. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Hunde vergiftet, Straßen gesäubert, ach komm doch vergiss es. Immer Oktober wär auch gar nicht schlecht. Internationale im letzten Gefecht, Türme gefällt, Börse entkernt, eine schönere Welt, alles so weit entfernt. Ich denk nur daran, dass ich mit dir vergessen kann. Ich denk nur daran, dass ich mit dir vergessen kann. Ich denk nur daran, dass ich mit dir vergessen kann. Ich denk nur daran, dass ich mit dir vergessen kann. So, ehe wir jetzt zu den Nachrichten und Katastrophen kommen, noch ein Kommentar zur Internationale vielleicht. Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Zur Sonne, zur Freiheit. Ein langer Marsch, wie wir gerade gehört haben. Mao hat ja auch schon seinen langen Marsch damals durchgeführt. Und wie wir jetzt gehört haben, man kann nicht nur über einen Klassenkampf reden, sondern auch über einen Klassenkampf singen. Ne? Wollen wir nicht mal zusammen die Internationale kurz singen? Du kannst schon mal anfangen, Werner. Verdammte dieser Erde. Am Unanstamm de la Tierra. No, das war jetzt... ist mir eine andere Melodie dazwischen gekommen, nämlich die Negras tormentan, das tormentas agitan, los aires nubes oscuras nos impiden ver. A las barricadas, exakt. Barricadas. Für den Triumph der Konföderation, das werden wir dann schon sehen, oder nicht? Nel pueblo te oprimen cadenas. Ja, ja, meine Damen und Herren, im Niemandsland geht's heute recht chaotisch zu. Kommen wir zu unseren vermischten Katastrophen und ausgewählten, kommentierten Frech- und Gemeinheiten weltweit. Kommen wir zum Thema Nachrichten. Es ist Samstag, wenn ich richtig informiert bin, der 26. April 2014. Nächste Woche ist der 1. Mai. Mal gucken, ob wir bis dahin eine Sondersendung basteln. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Radio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Beginnen wir einmal mit dem, was die Kolleginnen und Kollegen von den offiziellen Medien so für uns ausgewählt haben und wie sie es formulieren, damit wir die Nachrichten so auffassen, wie sie denken, dass man Nachrichten verstehen sollte. Hören wir mal. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. G7 verständigen sich auf weitere Sanktionen gegen Russland. Moskau habe nicht zu einer Entspannung in der Ukraine beigetragen und so gegen die Genfer Vereinbarung verstoßen, begründeten die 7 führenden Industrienationen den Schritt. Welche Sanktionen konkret verhängt werden, ist offen. Derzeit bestehen Einreiseverbote und Kontosperren. Bundesregierung fordert Freilassung von OSZE-Beobachtern. Außenminister Steinmeier appellierte an seinen russischen Amtskollegen Lavrov, sich dafür einzusetzen. Gestern hatten pro-russische Separatisten im ostukrainischen Slawiansk mehrere OSZE-Beobachter festgesetzt, unter ihnen 4 Deutsche. Seitdem bestehe kein Kontakt mehr zu der Gruppe, so die Bundeswehr. Regierungskrise in Slowenien. Ministerpräsidentin Bratušek wurde bei einem Sonderkongress ihrer Partei entmachtet und wird ihr Regierungsamt niederlegen. Neu gewählter Vorsitzender ist der Parteigründer Janković. Beobachter rechnen mit Neuwahlen im Euroland Slowenien im Herbst. Obama-Besuch in Südkorea. Der US-Präsident warnte Nordkorea vor einem weiteren Atomtest. Eine Fortführung des Atomwaffenprogramms treibe das Land weiter in die Isolation. Bei seinem Besuch von US-Truppen sagte Obama, Südkorea weitere Unterstützung zu im Konflikt mit dem Norden. Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss weiter um Klassenerhalt bangen. Im Freitagsspiel des 32. Spieltages kamen die Schwaben bei Hannover nur auf ein 0:0. Stuttgart bleibt 15. der Tabelle, derzeit mit 5 Punkten Abstand zum Relegationsplatz. Das Wetter teils freundlich, teils dichte Wolken mit Schauern und kräftigen Gewittern. Höchstwerte zwischen 13 und 23 Grad. Ja, vielen Dank. Das waren die Kollegen von der ARD. So bringen sie es, so sehen sie es, so müssen sie es vorlesen. Wir versuchen es zumindest ein bisschen zu interpretieren und auch ein paar Orientierungshilfen zu geben für Leser, die vielleicht die Gemeinheiten und Zusammenhänge gar nicht so durchschauen. Ja, gar nicht so durchschauen können. Nicht, dass wir die durchschauen würden, aber wir haben uns noch einige gesunde Misstrauensinstinkte bewahrt und versuchen eben über diese Misstrauensinstinkte die Welt ein bisschen gegen den Strich zu sehen und gegen die offizielle Version. Nie war eine Regierung 6 Monate nach der Wahl so beliebt wie diese, das sagt der Spiegel. Allein an der Kanzlerin liegt das nicht. Auch die sozialen Wohltaten reichen als Erklärung nicht aus, denn deren Risiken werden weithin gesehen. Trotzdem wächst das Vertrauen in die Politik. Was ist da los? Ja, fragen wir uns auf, was ist in Deutschland los? Sind Sie mit dem Zustand unseres Landes alles in allem sehr zufrieden, eher zufrieden? Da beantworteten 80% ja. Meine Damen und Herren, halten Sie sich fest, nach einer Spiegel-Umfrage, 80% sagen ja. Eine Infratest-DiMAP-Erhebung für den Spiegel zeigt also, dass derzeit 80% sehr oder eher zufrieden mit dem Zustand des Landes sind. Enthält die Frage zusätzlich einen Verweis auf andere europäische Länder, liegt der Wert bei 90%. Es sind Rekordzahlen. Was zur Erklärung hilft, ist ein Blick hinüber auf die Volkswirtschaftslehre. Da dreht sich viel um den Begriff des Gleichgewichts. Der Gleichgewichtspreis zum Beispiel markiert jene Stelle, wo sich die Kurve der Nachfrage nach einem Produkt mit der Kurve seiner Angebotsmenge kreuzt. An diesem Punkt, bei einem bestimmten Preis, wird genauso viel von einem Produkt nachgefragt, wie angeboten wird. Der Markt ist also geräumt, sagen die Ökonomen. Es herrscht Gleichgewicht. So ist es mit der Politik in Deutschland derzeit auch. Die Fläche vor dem Kanzleramt ist geräumt. Gleichgewicht. Aber wie kommt das? Und ist es eigentlich gut oder schlecht für das Land? Es scheint, als würde derzeit genauso viel sozialdemokratische Politik und genauso viel Unions- oder Merkel-Politik gemacht wie gewünscht. Also hier treffen sich die Schnittstellen des Gewünschten und des Gemachten. Die bei der Bundestagswahl geäußerten Bedürfnisse sind oder werden befriedigt. Warum sollte eine Koalition spürbar mehr oder gar andere Politik anbieten? In dem Sinne, wie Angela Merkel Politik versteht, wäre das nicht rational. Nicht hilfreich, würde sie sagen. Die Ruhe der Wähler gefällt der Kanzlerin, weil Ruhe in ihrem Naturell liegt und weil sie diesen Zustand gut für Deutschland hält. In Sigmar Gabriels Naturell liegt Ruhe zwar nicht, dennoch gefällt sie auch ihm, weil er beweisen will, dass er regierungsfähig und seriös ist. In den Umfragen liegen die Parteien ganz nah bei jenen Werten, die sie bei der Bundestagswahl vor gut 6 Monaten erzielt haben. Ende März gab es sogar eine Woche, in der sich auf der Kuchengrafik mit den Prozentzahlen für die Sonntagsfrage bei keiner einzigen Partei etwas gegenüber der Vorwoche verändert hatte. Das passiert ziemlich selten, sagt Herr Richard Hilmer, der ist Chef von Infratest DIMAP, dem Meinungsforschungsinstitut. Die Regierung ist 4 Monate nach Amtsantritt so beliebt wie am Anfang. Das gab es noch nie, seitdem wir messen, so Herr Hilmer. Mehr noch, das Zutrauen in die Politik wächst wieder. Nach 3,5 Jahrzehnten scheint der Langzeittrend zu einer immer größeren Skepsis gegenüber den Institutionen gebrochen zu sein, erklärte jüngst das Allensbacher Demoskopie-Institut. Auch das verblüfft die Forscher. Besonders groß ist die Zustimmung, wird nach den Sozialgesetzen der Großen Koalition gefragt, etwa nach der Besserstellung von Müttern und Frührentnern oder nach dem Mindestlohn. Nun ja, die SPD hatte ja ihre Mitglieder befragt, ob sie bereit wären, einer Großen Koalition mit der CDU zuzustimmen. Es wurden Hunderttausende befragt. Und die Mitglieder hatten auch Bedingungen ganz klar geäußert. Mindestlohn gehörte dazu und auch eine Sozialpolitik, die nichts mit der Agenda, dieser fürchterlichen Agenda 2010 von Gerhard Schröder zu tun hatte. Die Leute sind also offensichtlich dankbar. Da gehen die Werte über 70% hinaus, obwohl zwischen 40% und 50% der Befragten die Risiken sehr wohl sehen. Beim Thema Mindestlohn, sagt der Spiegel. Den drohenden Jobverlust in Regionen und Branchen, die von den bundesweit unterschiedslos verfügten 8,50 Euro Mindestlohn pro Stunde überfordert werden. Die 60 Milliarden Euro, die das Rentenpaket die Arbeitenden bis 2020 kosten wird. Ja, das waren jetzt ein paar Zitate aus einem längeren Spiegelartikel zum Thema »Sind die Deutschen zufrieden?« Und man muss wirklich sagen, so etwas hat es ja noch nie gegeben in einem Land. Wir sind natürlich dazu verpflichtet, auch auf die dunklen Seiten hinzuweisen. Die Schattenseiten, da ist nicht alles und längst nicht alles. Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn die Deutschen zufrieden sind, dann heißt das natürlich generell und so gefragt, sagen sie natürlich erstmal ja. Die Merkel hat eigentlich ihr Wort gehalten. Die Merkel hat das gebracht, was wir wollten. Aber so Zucker sieht das nicht aus. Besonders wenn man hinter die Kulissen schaut. In einem Logistikzentrum des Online-Händlers Zalando recherchierte zum Beispiel die Journalistin Caro Lobich undercover. Günter Wallraff in einem Gespräch mit der Jungen Welt sagt hierzu: Er ist Enthüllungsjournalist, das wissen wir, und Schriftsteller. Die Frage lautete: Herr Wallraff, Sie sind Mentor der 21-jährigen Journalistin Caro Lobich. Sie hat bei Zalando 3 Monate lang undercover recherchiert, um die Arbeitsbedingungen dort zu dokumentieren. Nun wurde sie gefeuert. Der Versandhändler hat sie verklagt. Freuen Sie sich auf den Prozess? Ja, schon. Erstaunlich, dass Anteilseigner des Konzerns selbst herrlich meinen, sie könnten mit so einem Prozess einschüchtern, Öffentlichkeit verhindern und Kritik unterbinden. Das Gegenteil ist der Fall. Sie können uns keinen größeren Gefallen tun und sind rechtlich schlecht beraten. Denn hier geht es nicht um den vermeintlichen Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, wie es in Ihrer Anzeige heißt, sondern um gravierendes Unrecht im Betrieb. Menschen, die hilf- und wehrlos sind, weil sie Angst vor Kündigung und Arbeitslosigkeit haben, werden drangsaliert. Schrei vor Glück heißt der Werbeslogan des Unternehmens. Die Journalistin hat bei ihren Recherchen über die Arbeitsbedingungen anderes erfahren. Günter Wallraff, ja. Caro Lobig hatte sich Ende vergangenen Jahres als Lagerarbeiterin bei Zalandos Logistikzentrum in Erfurt beworben. Die Lagerfläche ist so groß wie 18 Fußballfelder. Mitarbeiter müssen dort in Schichtdiensten bis zu 30 Kilometer zurückliegen, um bestellte Waren fast wie im Akkord und unter ständiger Beobachtung zusammen zu picken. Viele der Kollegen dort sind am Rand der Erschöpfung. Häufig sind Rettungswagen im Einsatz, Kreislaufprobleme aufgrund von Stress, Angst und Schmerz. Menschen werden verheizt und verschlissen. Ein sektenähnliches Kontroll- und Überwachungssystem greift. Wer kritische Fragen stellt, muss mit Bespitzelungen rechnen und wird, wenn er unbequem ist, mitunter fristlos entlassen. So eben wie Caro Lobig. Das hat bereits den thüringischen Datenschutzbeauftragten auf den Plan gerufen. Mitarbeiter fühlen sich gemobbt, wenn bekannt wird, dass sie mit der Gewerkschaft in Verbindung stehen. Einen Betriebsrat gibt es natürlich nicht. Gut, die andere Seite. Wenn es heißt, in Deutschland ist jedermann zufrieden, in Deutschland kann jeder Jeck, wie im alten Preußen, nach seiner Fasson glücklich werden, dann ist das ein Teil einer schönen Fassade. Wenn man daran kratzt und dahinter guckt, dann hat man Verhältnisse wie im Logistikzentrum von Zalando. Ja, also wirklich überraschend, ne, diese Umfrage da. Ja. Allensbach, ne? Das ist doch diese... Nee, das war keine Allensbach-Umfrage, das war eine Umfrage von DIMAP. TNS für den Spiegel, ja, das ist ein anderes Institut, okay. Aber ist egal, die geben aber nee, das Ergebnis nicht. Überrascht ja, ja. Weil natürlich hört sich das, alle sind zufrieden oder die große Mehrheit ist zufrieden, aber man muss sich wirklich fragen, ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht, weil reelle, objektive Indizien, Hinweise, Nachrichten, dass die Leute zufrieden sind, gibt es ja praktisch keine. Und wenn jetzt die Leute dann trotzdem zufrieden sind, dann heißt das ja nur, dass die es geschafft haben, uns dermaßen zu desinformieren und zu verblöden, dass heute eben jeder happy ist, egal was passiert. Also meine persönliche Erfahrung ist folgende, als ich im letzten Jahr zweimal in Deutschland war, sowohl in Berlin als auch in Bonn und Umgebungen, habe ich selber festgestellt, dass doch vieles davon wahr ist. Die Leute sind sehr, sehr erstaunlich zufrieden. Es gibt mittlerweile einen Wohlstand, der sich trotz aller prekären Versuche des Brutalo-Kapitalismus immer tiefer in das Leben der Menschen einzugreifen und sie auszubeuten, trotzdem hält. Die Leute haben auch gute Mechanismen aufgebaut, um sich zu wehren. Die Sozialdemokraten an der Regierung können es sich jetzt nicht leisten, mit noch mehr reaktionärer und arbeitnehmerfeindlicher Politik wieder von sich reden zu machen. Das würde sie wahrscheinlich für die nächsten 20 Jahre von der Macht wegkatapultieren. Die Merkel ist natürlich auch keine klassische Rechte. Die Merkel ist trotz allem, was man kann sagen, was man will, keine Margaret Thatcher. Die Merkel ist vielleicht, was die Außenpolitik betrifft, die wird von der Deutschen Bank gemacht, aber was die Innenpolitik betrifft, ist die Merkel zum großen Teil doch keine harte, rechte Besentante, die da eben nur allein das Geschäft der Rechten und der Unternehmerverbände macht. Wenn jetzt so viele Leute... Das ist mein Eindruck. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen und es sind sehr, sehr viele zufrieden mit dem, was sie haben, mit ihrer den Rente, Eindruck mit dem Geld. Habe ich auch, ne? Aber dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, als vielleicht nicht nur über den Klassenkampf nicht nur zu reden oder zu singen, sondern ihn einfach zu führen, ja? Dass vielleicht dann irgendwann doch auch diesen zufriedenen Leuten jetzt, dass es so weit kommt, dass die Geschichte ihnen dann die Dialektik einbläut. Ja? Gut. Das ist aber nur ein Momentanbild. Das kann sich in ein paar Monaten schon alles wieder ändern. Es kann, wenn es wirklich zu einem Krieg kommt, kann es wirklich auch eine ökonomische Katastrophe nach sich ziehen. Ein Blick auf die Internetseiten der wichtigsten Presseorgane. Wie wir es hier im Niemandsland so gerne tun. Junge Welt, beginnen wir mit der. Kiew rechnet mit Opfern. Ukraine. Machthaber kündigen Belagerung von Slowjansk an. Anschläge auf Flughafen Kramatorsk und Kontrollpunkt bei Odessa. Da wird also geschossen, vermummte Gestalten. Interessant auch immer wieder die Terminologie, die benutzt wird, sowohl vom Westen als auch von den ukrainischen Putschisten und Faschisten. Die selber geben sich als Demokraten aus, bezeichnen sich als legitime Regierung und die Leute bzw. das Volk, das sich gegen solche Elemente wehrt, werden als Terroristen bezeichnet. Diese Sprachversion hat der Westen voll übernommen. Sie befinden sich in einer Antiterroroperation, so nennen die das. Es ist nicht zu fassen, man müsste sich also wirklich mit den Händen an den Kopf fassen und fragen, warum tun die das? Aber sie tun's, weil sie natürlich Interessen haben. Sie wollen die Ukraine haben, regieren und auch ökonomisch und militärisch in ihr System einbeziehen. Das ist klar. Auf diesem Gebiet da, also international oder jetzt Ukraine, da hat dann aber offenbar die Propagandakampagne von oben doch nicht, mindestens in Deutschland, nicht so voll durchgeschlagen, wie wir festgestellt haben. Da, wenn das heißt, viele Deutsche sind einfach zu nachsichtig diesem Putin gegenüber. Ne? Aber wenn sich jetzt sogar Alice Schwarzer diesem Macho annähert, dann besteht auch noch Hoffnung, also mindestens in diesem Punkt. Man sollte das auch nicht so gehässig formulieren, wie der Spiegel das tut und sagen Macho. Man sollte einfach sagen, Alice Schwarzer denkt nicht, dass Putin, ich glaube, Putin ist hier genauso unsympathisch wie dir und mir. Putin ist für uns hier im Niemandsland und für Alice Schwarzer garantiert auch weder ein politisches noch ein menschliches Vorbild. Aber es ist einfach eine Art Machtapparat, der da besteht. Der hat eben diesen Putin als Repräsentant. Dieser Putin ist eben das, was man jeden Tag sieht in den Medien. Aber der Apparat ist ein anderer. Der Apparat ist ein zum Kapitalismus praktisch gepeitschter Ex-Sowjet-Apparat und Geheimdienst. Putin ist ja auch ein Geheimdienstmann. Überhaupt nicht sympathisch. Aber jedenfalls, es geht um historische Rechte und es geht um Heuchelei, Scheinheiligkeit, Doppelzüngigkeit. Und da sind wir gegen unsere Herrschenden, denn es sind dieselben Leute, die hier die Kürzungspolitik beschließen, die hier die Polizei auf die Straße schicken und junge Leute zusammenprügeln lassen, wenn sie friedlich demonstrieren. Diese gleichen Leute wollen uns erzählen, dass sie für Demokratie in der Ukraine sind und lassen über ihre Medien verkünden, wie sie mit Sorgenfalten im Gesicht doch auf die Ukraine schauen, was da alles Böses geschieht durch Putin. Haha, von solchen Leuten lassen wir uns natürlich nicht einseifen und die Frau Schwarzer garantiert natürlich auch nicht. Dann gibt es weitere Themen, über die es lohnt zu sprechen. Zum Beispiel geht es um Israel. Israel droht nach Einigung der Palästinenserorganisation Fatah und Hamas mit Strafmaßnahmen. So, die nehmen also eine Einigung von zwei Palästinenserlagern, die sich bis jetzt verfeindet gegenüberstanden, als Anlass, Palästinenser zu bestrafen. Wer sich einigt, wird bestraft. Toll. Das wird einfach so gesagt und das schlucken die Leute auch. Ihr habt euch geeinigt. Da gibt's jetzt von uns was auf die Schnauze. Schauen wir auf, vielleicht mal auf den Spiegel. Da könnten wir mal reinschauen, was die heute bringen. Moment. Ja, wir haben hier natürlich ein kleines Szenario aufgebaut, den Hundeplaneten. Mit Kreissägenhunden, Chemielabors und verschiedenen Industrieanlagen. Um die Ungemütlichkeit dieser Welt ein bisschen auch zu erklären, darzustellen. Wir haben ja auch ein Foto von Putin und von Werner. Werner, wir haben auch ein Foto von dir gebastelt. Da reitest du mit nacktem Oberkörper auf einem schwarzen Pferd durch einen ostukrainischen Fluss und hast ein Kampfmesser zwischen den Zähnen. Ich weiß nicht, ob dir das Foto gefällt. Neben Putin als selig galoppieren wir da. Als selig gesprochener Niemandsland Heiliger, gleich, Anwärter auf die Heiligkeit. Gleich werden wir die Pferde vor der Kneipe parken und Wodka trinken. Gut, jedenfalls. Der Spiegel kommt mit einem spektakulären Foto. Man sieht da einen vermummten Kampfpuppenmann. Diese Typen, die man überall sieht, mit einem Sturmgewehr, mit jeder Menge Granaten behängt, einer Hasskappe im Gesicht, wer immer das auch sei. Und da heißt es, Separatisten bezeichnen OSZE-Geißeln als NATO-Spione. Da haben wir es ja. Die prorussischen Milizen in der Ukraine verschärfen ihren Ton im Streit um das festgesetzte OSZE-Team. OSZE-Team klingt Ihr Beraterteam von nebenan. Vertrauen Sie uns. Die Beobachter, darunter 5 Deutsche, seien Spione der NATO und würden nur im Austausch gegen andere Gefangene freigelassen. So sieht's aus. Dann, Russland will sich für die Freilassung der OSZE-Beobachter einsetzen. Heißt es dann weiter in der nächsten Live-Ticker-Nachricht zur Ukraine-Krise. Der russische OSZE-Botschafter hat zugesichert, dass sich sein Land für die Freilassung, bla bla bla, einsetzen werde. Gut. Dann, unsere Lichtgestalt Gauck ist zum Staatsbesuch in das demokratischste Land aller Länder, die Türkei, gereist. Gauks große Herausforderung, der Staatsbesuch in der Türkei, ist eine schwierige Reise für Joachim Gauck. Als Bundespräsident will er die Beziehungen pflegen. Als leidenschaftlicher Verfechter der Freiheit muss er aber auch die mit 3S-Stände im Land ansprechen. Ich glaube, diese Nachricht sparen wir uns, Werner. Oder möchtest du Gauks Worte auch noch näher? Danke. Nee, oder auf keinen Fall. Du weißt schon, was er sagen wird, ne? Gauck, bitte nicht. Der wird an die Partner appellieren, doch mehr auf die Einhaltung demokratischer Gepflogenheiten zu achten und bla, ein folgenloses Geschwätz und bla bla bla wird da auf die Leute niedergehen. Man wird grinsen, man wird hinter seinem Rücken die üblichen Witze machen und wird ihm dann ordentlich fette Speisen auftischen. Und wenn er Glück hat, kommt er auch in einen Harem und wird da zum Bauchtanz vielleicht auch noch geladen. Und diese schmierig-ölige Pfaffenstimme, also das vertrage ich jetzt nicht. Ich habe heute Morgen nicht so gut gefrühstückt, also das wird mir jetzt auf den Magen schlagen. Gut. Obama droht Nordkorea mit militärischer Macht. Haben wir auch vorhin schon gehört in den ARD-Nachrichten. Die heizen also überall auf der Welt jetzt wieder ordentlich an, die Rüstungsindustrie. Reibt sich die Hände, die NATO lacht sich ins Fäustchen. Alles, was Militär ist und militärisch aufrüsten und losschlagen will, ist im Moment in Hoch- und Zuckerstimmung. Die kriegen jetzt neue Waffensysteme und dürfen den Militärhaushalt ausweiten. Japan rüstet hoch. Dann hat man angeblich doch wieder Giftgaseinsätze in Syrien festgestellt. Das richtet sich natürlich direkt gegen Putin, ist eine Nachricht, die direkt gegen Putin läuft. Oh, die haben doch Giftgas, vielleicht sollte man da doch noch bombardieren, um den Menschen mal wieder zu helfen, welche Menschen auch immer. Jedenfalls, Heiligsprechung von Johannes Paul II., Altkanzler Kohl würdigt größten Papst seit langer Zeit. Johannes Paul II. War doch der Polenpapst, der CIA-Mann, oder? Der stand doch bei der CIA auch auf der Geheimdienst-Gehaltsliste. In einer seiner selten gewordenen öffentlichen Wortmeldungen hat sich Altkanzler Helmut Kohl überschwänglich über Johannes Paul II. Geäußert. Der polnische Papst sei ein großartiger Mann gewesen. Dann haben wir einen Rückzieher von Herrn Jan Delay. Achtung, Jan Delay, den haben wir ja letzte Woche, beziehungsweise vor 2 Wochen mit seinem neuen Album vorgestellt. Mit Hammer und Michel. Jan Delay hatte Heino als Nazi bezeichnet. Unseren Heino, unseren braun ist die Haselnuss und hoch auf dem gelben Wagen Heino. Heino doch kein Nazi, Rückzieher von Jan Delay ist jetzt die große Schlagzeile. Im Konflikt mit Volksmusiker Heino setzt Jan Delay offenbar auf verbale Abrüstung. Er bereue es, das Wort Nazi benutzt zu haben, sagte der Rapper in der ZDF-Sendung Aspekte. Heino dagegen zeigte sich weiter ungehalten. Dann haben wir hier ein Video zum Tod von Tito Villanova, der doch sehr junge Trainer vom FC Barça, der Der ist gestern gestorben und der frühere Trainer des FC Barcelona, Tito Villanova, ist also tot, wie der Club mitteilte, verstarb in einem Krankenhaus. Der frühere Trainer von FC Barcelona, Tito Villanova, ist tot. Wie der Fußballverein am Freitag mitteilte, starb Villanova an den Folgen einer Krebserkrankung. Der Fußballer hatte 2012 das Traineramt im Nou Camp übernommen. Dreimal gewann er zusammen mit Pep Guardiola die spanische Meisterschaft und zweimal die Champions League. Als Cheftrainer bescherte er seinem Verein einen La Liga-Titel. Im Dezember 2012 begab sich Villanova wegen einer Krebserkrankung in Behandlung. Zum Ende der Saison kündigte er an, sein Traineramt niederzulegen, um sich besser zu erholen. Villanova wurde 45 Jahre alt. Ja, also nicht sehr alt. 45 Jahre ist eigentlich kein Alter, in dem man so einfach sterben sollte, oder? Nee, aber gut, das Sterben ist ja sowieso Mode geworden in letzter Zeit. Ne? Adolfo Suarez, dann García Márquez, jetzt die Eva, wie heißt die, Poniatowski, und es geht gerade so weiter. Aber gut, wir sind hoffentlich noch nicht dran, weil im Moment geht's uns ja noch ganz gold, ne? Hoppla, der Krieg, sagt die Taz auf ihrer Internetseite. Weltmächte sichern ihre Einflusszonen. Es geht um Interessen. Wenn man dies in eine Glaubensfrage ummünzt, endet es meist blutig. Konflikt in der Ukraine. Russland will dritten Weltkrieg. Das ist ein Zitat von einem der Putschisten, der ukrainischen Faschisten, die behaupten das einfach. Russlands Rolle in der Ukraine-Krise. Kerry warnt vor teurem Fehler. Kerry ist dieser mit dem langen Pferdegesicht, der Mann, den Washington jetzt um die Welt schickt. Debatte deutscher Militärpolitik. Wir ziehen in den Krieg. Das heißt auch in der Taz als großes Hauptthema von heute eben die Ukraine-Krise. Spione der NATO, pro-russische Milizen halten weiter diese OSZE-Beobachter fest, also auch hier der deutsche Staat und der NSU, Land im Ausnahmezustand. Die Nichtaufklärung der NSU-Morde zeigt, wie der tiefe Staat in der Bundesrepublik funktioniert, samt seiner Wasserträger im Parlament. Es geht also um die Geheimdienst, die schmutzigen Geheimdienstkomplizenschaften mit den Nazi-Mördern, die immerhin 10 Menschen ermordet haben, ohne dass der Staat und der Geheimdienst, der deutsche Verfassungsschutz, der genau Bescheid wusste, ihnen Einhalt geboten hätte. Das heißt, diese Männer sind Komplizen, der Staat ist indirekt Komplize an diesen Morden. Dann geht es um den seltsamen Tod eines Geheimdienstspitzels, der sogenannte Fall Corelli. Sana, ich weiß nicht, ob du von dem gehört hast. Das ist ein toter Neonazi, der hat für den Geheimdienst, für den Verfassungsschutz als V-Mann gearbeitet und lief da unter dem Tarnnamen Corelli. Und der ist plötzlich gestorben. Der ist zufälligerweise auch gestorben, als man ihn zum Verhör abholen wollte. Der war in einem Zeugenschutzprogramm vom Geheimdienst versteckt, aber seltsamerweise wurde er genau in der Gegend versteckt, wo seine Neonazi-Kumpel ihn garantiert gesucht hätten, nämlich in Paderborn, im katholischen Paderborn. Der 39-jährige Rechtsextremist, den das Bundesamt für Verfassungsschutz, BFV, unter dem Decknamen Corelli jahrelang als Vertrauensmann geführt hatte, soll laut Bundesinnenministerium an den Folgen einer zuvor nicht erkannten Zuckererkrankung gestorben sein. Die Familie von Thomas R. erfuhr vom Tod ihres Angehörigen aus den Medien. Bis heute hat sich keine Behörde bei uns gemeldet, sagt ein naher Verwandter, sagte er am Montag dem Spiegel. Wir wissen weder wo noch wann Thomas gestorben ist und wer ihn identifiziert hat. Von einer Zuckererkrankung war den Angehörigen absolut nichts bekannt. Der plötzliche Exitus des einzigen Top-Mannes, der Top-Quelle des Verfassungsschutzes im Neonazi-Bereich, wirft natürlich jede Menge Fragen auf. Schließlich wurde er in einem Zeugenschutzprogramm des Bundes aufwendig betreut. Warum wussten seine Beschützer nichts von seiner Diabetes? Und wieso wurde ein Mann, der in der Neonazi-Szene als Verräter gilt, ausgerechnet in der Nähe Paderborns, einer seiner alten Wirkungsstätten, untergebracht? Dann gibt es weitere Fragen. Zum Beispiel unklar ist, wer diese Beamten waren, die ihn gefunden haben, die den toten Spitzel in der Wohnung gefunden haben. Wer hat den Leichnam identifiziert, weiß man noch gar nicht. Weder die Bundesanwaltschaft noch das Bundeskriminalamt, so heißt es, in Sicherheitskreisen hätten jemanden nach Ostwestfalen geschickt. Im Bundeskriminalamt wundert man sich, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz selbst nach Bekanntwerden von Corellis Tod keine Informationen über den Fall geliefert habe und so weiter und so weiter. Der Sumpf hört einfach nicht auf. Ja, das ist doch, wenn sich der Verfassungsschutz nicht dazu äußert, das ist doch der klare Beweis, dass die mit dem nichts zu tun haben. Ich meine, aber gut, bei diesen Geschichten ja, steht auf ihrer Gehaltsliste, weiß er halt am Ende nie, was wirklich passiert ist. Entweder ist er tatsächlich irgendwie von seinen Ex-Kollegen umgelegt worden oder eben, wenn jetzt durch seine bevorstehende Aussage rausgekommen wäre oder es noch mehr Hinweise gegeben hätte auf diesen Filz da zwischen Neonazi-Szenen und Verfassungsschutz, dass eben die den dann umgelegt haben. Ne? Damit müssen wir leben. Mit diesem Nichtwissen. Wir müssen mit diesen Geheimdiensten leben, die uns jetzt auch noch über unsere Computer das Leben immer weiter schwer machen können. Ist ja rausgekommen, dass die gesamte Bevölkerung von morgens bis abends beschattet, beobachtet und bespitzelt wird, einfach weil es möglich ist über Computer, Handys und Mobiltelefone. Die Neonazis sind mittendrin, sie haben zum Teil den Verfassungsschutz unterwandert, auch Militärkreise. Und das ist eben die Gefahr, von der niemand etwas wissen will, dass eben Neonazis Institutionen, Sicherheitsinstitutionen der Staaten unterwandert haben und über diese Institutionen die Menschen kontrollieren und bespitzeln. Und wir wiederholen auch, was ist eigentlich ein Ziel des Faschismus und der Nazis? Was ist eigentlich ein Ziel dieser Leute? Ein Ziel ist es ja immer, eine selektive Teilbevölkerung in einem elitären Machtstaat, praktisch wie Drohnen mit Privilegien, in Macht und Saus und Braus leben zu lassen, während die große Mehrheit der Menschheit versklavt und für alle Gemeinheiten missbraucht werden kann. Vielleicht ist das Ideal eines Nazis ein riesiges KZ, wenn man das so sagen darf. Darauf läuft jede Nazi- und faschistische Herrschaft hinaus. Auf ein KZ als Gesellschaftsmodell. Ja, gut, also in dem Fall, ich weiß nicht, ob ich so weit als Gesellschaftsmodell alle. Ja. Okay, ja. Ich meine, wir sind Untertanen und Sklaven für eine kleine Schicht von rassistisch motivierten und elitären Herrschern mit ihren Klicken und ihren Dienstboten und was da alles dazugehört. Also eine Art Saudi-Arabien, obwohl Saudi-Arabien unseres Wissens natürlich keine KZs hat, aber auch jede Menge Geheimgefängnisse. Und das ist wahrscheinlich das Ideal. Wahlen wird es dann natürlich nicht mehr geben. Ich meine, so ein Bodensatz von Dummköpfen und Faschisten gibt es ja erstens überall und natürlich auch in Deutschland. Das ist eine Sache. Ne? Und so Prügel-Nazis und Skinheads, so dumpfe Typen. Und eine andere ist halt der Staat, wie der damit umgeht. Und vielleicht kann man sagen, das ist einfach so, ist der letzte Garant für die weitere Existenz vom System, wenn es irgendwann mal wirklich brenzlig werden würde für die da oben, die an der Macht sind, hätten die keinerlei Hemmungen, darauf zurückzugreifen. Ne? Und, deshalb müssen sie die irgendwie am Leben erhalten. Die historische Funktion des Faschismus ist eben, eine Machtelite im Ernstfall zu verteidigen, zu schützen und als Pufferzone zu dienen, um das Volk zu bekämpfen, das seine Rechte einklagt. Zu diesem Thema fällt mir gerade ein, ganz am Anfang der Sendung hast du ja eingespielt, so die Grußworte von deinem Kumpel da aus Madrid, aus Berlin, aus Kreuzberg. Wie heißt er übrigens? Charlie. Charlie. Das ist der Clown der Uferfabrik. Weil der sagt, hat ja gesagt, er ist da in der Uferfabrik seit 79 und so. Dann kenne ich den vielleicht vom Sehen auch. Ja, den wirst du kennen. Der hat ja auch die Charlie Chaplin Nummer gemacht mit Melone und Stöckchen im Uferzirkus. War der jahrelang einer der umjubelten Stars. Nee, weil, fällt mir gerade ein, weil gerade heute in Kreuzberg hat die NPD eine Demonstration angemeldet für und natürlich auch soll's wird's eine Gegendemonstration geben, wo sehr viel mehr Leute erwartet werden als die vielleicht 200 Nazis, die dann durch Kreuzberg latschen wollen. Aber man darf mal gespannt sein, ob sie es schaffen, da loszulaufen überhaupt. Ja, in Kreuzberg haben die es schwer, ne? Dass sie das überhaupt so provozieren. Da unter Polizeischutz natürlich geht das nur. Sonst würden die Leute denen wirklich jede Menge Tritte in die Nazi-Ärsche verpassen. Das geht also nur unter strenger Polizeibewachung, beziehungsweise bewacht werden dann natürlich nicht die Neonazis, sondern bewacht werden die antifaschistischen Gegendemonstranten. Gut, es ist Zeit für ein Lied. Champion Fulton. Greetings to all the listeners of Radio Contrabanda. When you're alone. Ja, das war Frau Champion Fulton. Eine junge Jazzsängerin, die vor zwei Wochen hier zu Besuch war in der Stadt und hier im Jamboree Club gesungen hat und die uns dann diese schöne Kunja gesprochen hat. Wir kommen in die Endrunde unseres heutigen Niemandslandes. Es geht um die Zukunft der Arbeit. Nächste Woche ist ja der 1. Mai und da gibt es im Spiegel einen super interessanten Artikel, den kann ich allen Leuten empfehlen, die sich mit Zukunftsperspektiven auseinandersetzen. Es geht um den Sieg der Algorithmen. Die Digitalisierung verändert die Wirtschaft so grundlegend wie einst die erste industrielle Revolution. Alles wird mit allem und jedem vernetzt. Daten sind der Rohstoff der neuen Internetökonomie. Software ersetzt zunehmend die Hardware. Die Folgen dieses Wandels: der ganze Branchen umkrempelt und vor der deutschen Industrie und vor niemandem Halt macht. Auch unsere Art zu arbeiten wird sich grundlegend verändern, wenn es denn noch Jobs für alle geben wird. Aber wie kann der Wandel gesteuert werden und welche Regeln braucht die neue digitale Wirtschaft? Das fragt sich der Spiegel. Ich zitiere mal aus dem Artikel die Passage, in der es um die Zukunft der Arbeit geht. Geht uns die Arbeit aus? Keine Frage. So sagen die Autoren, die Digitalisierung macht die Arbeit immer effizienter, solange bis es keine Arbeit mehr gibt. Der amerikanische Computerwissenschaftler Martin Ford hält 75% Arbeitslosigkeit im Laufe dieses Jahrhunderts für möglich. Ein ähnliches Massaker auf dem Arbeitsmarkt, hervorgerufen durch den digitalen Fortschritt, prognostizieren die Forscher Michael Osborne und Carl Benedict Frey von der britischen Oxford University. Sie analysierten 700 verschiedene Berufe in den USA. In ihrer Studie vom vergangenen September ziehen sie ein verheerendes Fazit. Fast die Hälfte aller Jobs ist innerhalb der kommenden 1 bis 2 Jahrzehnte durch die Digitalisierung gefährdet. Osborne und Frey glauben nicht an die These, dass technischer Fortschritt automatisch Wachstum und damit neue Arbeitsplätze generiere. Der Grund seien das Tempo der Entwicklung und der Umstand, dass sich heute und in Zukunft aberwitzige Datenmengen speichern ließen, mit der Folge, dass dadurch immer intelligentere Algorithmen entstünden. So schnell wie alte Arbeitsplätze wegfallen würden, könnten niemals neue entstehen. Anders als bei der Automatisierung in den vergangenen Jahrzehnten seien auch hochwertige Jobs von dem Wandel bedroht. Zum Beispiel Ärzte, Lehrer, Ingenieure, sie alle müssen um ihre Jobs fürchten, sollten Osborne und Frey recht behalten. In einem New Yorker Krebsforschungszentrum zum Beispiel werden bereits Computer als Diagnosetools eingesetzt. Sie erstellen anhand von Datenvergleichen den bestmöglichen Behandlungsplan und erzielen erstaunliche Trefferquoten. Im Bildungssektor übernehmen schon heute interaktive Anwendungen Jobs von Lehrern. Software erstellte Aufgaben, korrigiert die Lösungen, erkennt Schwächen der Schüler. Die Überlegenheit der Algorithmen über das menschliche Urteil wird wahrscheinlich immer häufiger vorkommen, heißt es in der Studie. Die meisten Arbeitnehmer in Transport- und Logistikberufen, dazu ein Großteil der Büroangestellten, sowie die Arbeit in Produktionsberufen sind gefährdet, schreiben die Forscher in ihrer Arbeit. Die Zukunft der Beschäftigung, wie anfällig sind Jobs gegenüber der Computerisierung? Ich finde den Bericht aber auch eben typisch, wie solche Prozesse, die ja tatsächlich stattfinden, dargestellt und verkauft werden, ja, und gedruckt werden und geschrieben werden. Was die hier sagen, ist ja im Grunde nichts anderes als das, was vor 150 Jahren oder noch länger schon passiert ist bei den Weberaufständen, wo es dann neue Webstühle gab, ja, wo so die Arbeitskraft eingespart wurde oder dann ist noch gar nicht so lange her, bis zur Erscheinung der Computer statt Schreibmaschine, ne, aber dann die Arbeit, die eine Sekretärin, die damals 3 Sekretärinnen gemacht haben, macht halt heute eine mit einem Computer. Und für die Leute ist es total logisch, dann, dass dadurch Arbeit verloren geht, Arbeitsplätze verloren gehen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Das ist politisch gewollt, dass das passiert. Eine Alternative wäre ja, dass die Arbeiter unter die Sekretärinnen weiterarbeiten, aber dass durch diese Erfindungen eben dann die Arbeit erleichtert wird. Ja, aber darüber redet kein Schwein. Ja, es ist in den Köpfen drin und eingehämmert worden. Es gibt keine Arbeit und diese Geschichten. Ich kann mich erinnern an diesen Kongress da Ende, der war noch im Ende vom letzten Jahrhundert, also vor ungefähr 15 Jahren, irgendwo in USA, wo also aus der ganzen Welt so hochkarätige Unternehmer und Vorstandsvorsitzende sich getroffen haben. Und an einem Wochenende im größten Hotel in Los Angeles, wo die dann diskutiert haben über die Perspektive im nächsten Jahrtausend, also in dem wir jetzt leben, oder nächsten Jahrhundert, Entschuldigung, was sie da erwarten, wie die Zukunft aussieht, was da auf sie zukommt, wenn sie weiterhin da Gewinne machen wollen und so. Und dann sind sie alle in relativ kurzer Zeit zu dem Schluss gekommen, dass sie in Zukunft nur noch 20% von den Leuten brauchen, die sie jetzt gerade, also Ende 1998 war das, glaube ich, hatten. Ja, hatten die damals schon gesagt, ganz klar gesehen. Ja, und was passiert auf diesem Wege, sind wir. Ja, wir sind soweit, dass auch eine Gesamtvision überhaupt nicht mehr existiert. Es existieren die Visionen von kalifornischen Milliardären, die Internetbetriebe beherrschen und aus dieser Perspektive sich eigentlich ein Gesellschaftsmodell vorstellen. Niemand kommt aber auf die Idee, sich auch zu überlegen, wie werden die normalen Leute leben, wie werden die Armen leben, wie organisieren wir Essen, Brot, Erziehung. An das denken die nicht. Die denken natürlich immer partiell an ihre technischen Spielereien. Die können sich natürlich die 50 besten Gehirne von den renommiertesten Universitäten und aus Indien und aus anderen Ländern kommen lassen und können immer mehr Software und Applikationen austüfteln lassen, womit sie dann die Berufe und die ganze Welt steuern. Aber was steckt dahinter? Wahrscheinlich kommen wir dann wieder zu dem Modell, das wir vorhin gesagt haben. Die Völker werden dann wahrscheinlich in so einer Art Elysium-Planet, in so einer Art ökologischer Ruinenwelt leben, wo sie unter primitivsten Bedingungen sich gegenseitig umbringen und vielleicht sogar in Kannibalismus verfallen, während die Reichen auf einem schön ausgebauten Satellitenplaneten um die Erde kreisen mit einem unglaublich tollen System und einer reinen Luft, einer sauberen Luft und mit einer rundum Gesundheitsversorgung, wie in dem Science-Fiction-Film Elysium, wo sie einen Apparat haben, das ist so ein Ganzkörperscanner, wer da Krebs hat, wird in einer Minute geheilt, der wird einmal durchgescannert. Solche Geschichten. In diese Richtung bewegt sich das eigentlich alles. Vielleicht kommt es noch, das weiß man nicht, aber bevor es so weit kommt, wird es ja noch ein anderes Szenario geben, das, was Jack London in der Eisernen Ferse beschreibt. Ja, also da, das werden wir hoffentlich noch miterleben. Wir haben hier ein paar Beispiele. Vom Aussterben bedroht, der Spiegel hat hier eine Bedrohungsleiste entwickelt aufgrund dieses Berichts von diesen Herren von der University of Oxford. Da sieht man die am meisten und die am wenigsten bedrohten Berufe. Am wenigsten bedroht sind die Zahnärzte. Die haben nur 0,4% Bedrohungsfaktor. Am meisten bedroht sind Immobilienmakler. Die sind zu 97% bedroht. Die wird es also bald nicht mehr geben. Die werden bald aussterben. Hoch bedroht auch Bürokaufleute, Restaurantköche. Weil Achtung, die brauchen keine Köche mehr. Es gibt schon die intelligente Küche. Da gibt's Geschmacks- und Riech-Apps, Applikationen, die können da mit kleinen Sonden in die Kochtöpfe geworfen werden und die finden den idealen Geschmack heraus. Taxifahrer, für die sieht's auch ganz böse aus. Ökonomen, die sind im mittleren Bereich, die sind zu 43% bedroht. Feuerwehrleute, seltsamerweise, sind zu 17% bedroht. Ich frage mich, wer will denn dann löschen? Drohnen wahrscheinlich, ne? Löschdrohnen, die kann man direkt ins Brandzentrum steuern, die explodieren da und verstreuen ein feuerlöschendes Chemikalium. Ärzte sind gering bedroht, nur zu 5,5%, Mathematiker zu 4,7%, Führungskräfte zu 1,5%, Führungskräfte. Apotheker sind sehr gering bedroht. Am wenigsten bedroht mit den Zahnärzten sind hier Werner die Förster. Die kann man noch gar nicht ersetzen. Die müssen weiter durch den Wald reiten und mit ihren Hunden durchs Unterholz stöbern. Bald nicht nur die Förster, sondern auch die Fürsten vielleicht. Gut. Niemandsland, ein schöner Frühlingstag hier im Zentrum von Barcelona. Ich gucke mal gerade aus dem Fenster und sage Ihnen den Wetterbericht. Niemandsland. Ja, blauer Himmel, schönes Licht, schönes mediterranes. Niemandsland. Schönes mediterranes Mittagslicht hier im Zentrum von Barcelona. In 3-4 Minuten gehen wir raus. Ich habe hier die Vogelkulisse Frühling aufgebaut. Frühling im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Weil und seine Frau Lotte Lenja haben sich 1945 im April bzw. im Mai riesig gefreut. Sie waren in Hollywood und haben die Nachricht bekommen, dass die Russen Berlin eingenommen haben und das Herz des Faschismus besiegt wurde. Aus diesem Anlass hat... Aus diesem Anlass hat Kurt Weill ein Lied komponiert, eine Hommage an die Russen und an Russland. Das Lied heißt Tschaikowski und das bringen wir jetzt zum Schluss. Eine Hommage an die Russen, die den Faschismus besiegt haben. Tschaikowski und andere Russen. Malitschewski, Rubinstein, Arensky und Tschaikowski, Sapelnikow, Dmitriev, Schirepnin, Krianowski, Godowski, Artebujew, Munoyushko, Akimenko, Soloviev, Prokofjew, Tiomkin, Koroschenko, den Glinka, Winkler, Bortnianski, Rebnikow, Iljinski, den Mettner, Balakirev, Solotarev und Wodzinski und Sokolov und Kopilov, Dukelski und Klinowski und Schostakowitsch, Borodin, Glier und Nowakowski, den Liadov und Karganov, Markiewicz, Panschenko und Dargomitski, Tscherbaschew, Skriabin, Vasilenko, Strawinski, Rimski, Korsakow, Mussorgski und Gretschaninov und Glasunov und Cesakwi, Kalininov, Rachmaninov, Strawinski und Gretschaninov, Rumschinski und Rachmaninov. Jetzt höre ich aber auf und hoffe, ich kriege neuen Sauerstoff. Gretschaninov, Rachmaninov, jetzt höre ich aber auf und hoffe, ich kriege neuen Sauerstoff. Tschüss, adeo. Tschüss, also nächste Woche Donnerstag, 1. Mai und wie immer natürlich die Demonstrationen, einmal die Rituale von den großen gelben Gewerkschaften und am Nachmittag noch eine, die geht am Arc de Triomphe los, so 17 Uhr, 17.30 Uhr oder so. Aber natürlich haben wir ja gesagt, Arbeit, Klassenkampf, nicht nur reden und singen, sondern auch führen und nicht nur am 1. Mai, sondern jeden Tag 24 Stunden. Bleibt heiter, der Klassenkampf geht weiter. Also wir müssen unseren Herrschenden auch ihr Stalingrad bereiten. Tschüss, Adeo, Agur, ein wunderschönes Wochenende, meine Damen und Herren, hier in der Stadt, die uns gerade über FM hören, jetzt live und auch weltweit im Internet über den Livestream von Contrabanda und auch ab nächste Woche im Podcast. Adeo. Wer sich davon was verspricht, ob nun eine besoffene Henne mehr verbrannt wird oder nicht, ob nun eine besoffene Henne mehr verbrannt wird oder nicht, wenn ich in der Hölle brenne, wer sich davon was verspricht, kurz und schlicht, schließlich ist das doch erst morgen. Morgen, das sind keine Sorgen. Morgen interessiert mich nicht. Und mit morgen könnt er mich. Ein Rat für morgen ist kein Rat. Jeder bereut morgen, was er heute tat. Jeder verreckt daran früh oder spart. Doch um wen ist es schon schad? Und mit morgen könnt ihr mich. Wenn ich meine Spesen nenne vor dem ewigen Gericht, fragt sich's, ob ich dann noch brenne, vielleicht brenne ich auch nicht. Fragt sich's, ob ich dann noch brenne, vielleicht brenne ich auch nicht. Wenn ich meine Spesen nenne vor dem ewigen Gericht, kurz und schlicht, wie gesagt, das ist erst morgen. Morgen, das sind keine Sorgen. Morgen interessiert mich nicht. Und mit morgen könnt ihr mich. Ein Rat für morgen ist kein Rat. Jeder bereut morgen, was er heute tat. Jeder verreckt daran früh oder spät. Doch um wen ist es schon schad? Und mit morgen könnt ihr mich. Niemandsland, Terveningu, Radio Barcelona, 91.4. Atención, atención, habla Contrabanda FM. 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Estamos hace 23 años en las ondas por la libertad de expresión. Participa. Chefsende. Als einmal der Vorgesetzte sich am Nasenbein verletzte, rief er durch den Großbetrieb: Helft mir doch, ich hab euch lieb! Schmerzen von dem hohen Herrn sahen die Arbeiter gern. Und nur Karlchen war's, der sachte, ihn zur Leichenhalle brachte. Aber ja, es ist ein Jammer. Karlchen seufzt und griff zum Hammer, schloss dann leis die Türe zu, Vorgesetzte brauchen Ruh. Keiner hat den Chef vermisst, keiner fragte, wo er ist. Karlchen meinte, seien wir ehrlich, dieser Chef, der war entbehrlich.